Ich bin gierig auf Torten, Leder, Mumien und super Märchen, Hektik, Fleisch und Ingrid Carven. Trümmunter, liebe Gott, Betäubung, letzte Schrei. Ich bin gierig auf Dilettanten, Muskeln, Hexen und Mehlsuppe. Wahnsinn, Ritter, Sex und Nico. Würm und letzte Hungerkur, Wunder und deine Schuld. Ich bin gierig auf Fehler, Helden, Plebs und Monty Cliff. Zukunft im F, Eis und Herbert Achternbusch. Ich bin der neueste Schnitt, Kosmonautentraum und der blaue Purzelbaum.